Die koreanische Handelsfirma Kumhwa entwickelte den Wasserreiniger Munsu. Der Wasserreiniger hat drei Arten, und zwar den tragbaren und die für Haushalt und für Massenversorgung. Das Gerät braucht gar keine Betriebsenergie und kann beliebiges Wasser wie Fluss- und Seewasser und Regen in keimfreies und niedermolekulares Wasser mit Assoziationsgrad von 5 bis 6 verwandeln. Dabei bleibt die physikalisch-chemische Zusammensetzung vom Wasser unverändert. Die Bakterienbeseitigungsrate beträgt mehr als 99,9%. Jederzeit und überall, wo es Wasser gibt, kann es die Bewohner mit klarem Wasser versorgen.